Wenn Ihr Kind vermisst wird, rufen Sie sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110 an. Zögern Sie nicht. Jede Minute zählt. Halten Sie ein aktuelles Foto bereit und beschreiben Sie Ihr Kind so genau wie möglich. Alter, Größe, Kleidung und besondere Merkmale. Nennen Sie den letzten bekannten Aufenthaltsort und die Uhrzeit. Rufen Sie zusätzlich die Hotline 116 000 für vermisste Kinder an. Sie ist rund um die Uhr erreichbar. Wir sind für Sie da.